Geschichte dabei wir, werden sie zurückblicken. Wir lassen uns nicht unterdrücken. Wir sind arisch, wir sind die Herrenrasse. Wir den Glauben verlieren, sollen sie es ruhig probieren. Wir werden es ihnen zeigen, mit großem Widerstand bilden wir unsere Reihen. Lasst uns weiter auf die Straßen marschieren und nie den Glauben an Deutschland verlieren. Lasst uns weiter auf die Straßen marschieren und nie den Glauben an Deutschland verlieren. Wir sind arisch, wir sind die Herrenrasse. Wir sind die Herrenrasse. Herrenrasse. Wir sind arisch, wir sind die Herrenrasse. Herrenrasse. Wir sind arisch, wir sind die Herrenrasse. Herrenrasse. Arisch werden wir immer bleiben. Ihr könnt uns einfach nicht vernichten, wir werden es euch schon zeigen, wir werden euch zugrunde richten. Wir sind arisch, ja, nur einfach korrekt, weder gelb, schwarz noch braun befleckt. Wir sind arisch, ja, nur einfach korrekt, weder gelb, schwarz noch braun befleckt. Wir sind arisch, wir sind die Herrenrasse. Herrenrasse. Wir sind arisch, wir sind die Herrenrasse. Wir sind die Herrenrasse. Herrenrasse. Wir sind arisch, wir sind die Herrenrasse. Herrenrasse. Wir sind arisch, wir sind die Herrenrasse.